Kolleginnen, Kollegen, wir erlebten am gestrigen Tage das Schauspiel, dass die drei bürgerlichen Parteien dieses Hauses, die Sozialdemokratische Partei, die CDU und die LDP, sich auf den Standpunkt stellten, die Stadtverordnetenversammlung müsse vertagt werden, weil man nicht unter dem Druck der Straße, so sagte es Franz Neumann, verhandeln könne. Um was handelte es sich gestern? Die SED-Stadtverordnetenfraktion hatte 12 Dringlichkeitsanträge eingebracht. Was wollen diese Dringlichkeitsanträge? Der eine verlangt, dass sofort die vor Monate verabschiedete Gesetzesvorlage, die 6 Verordnungen über die Bekämpfung der Preistreiberei und des schwarzen Marktes enthält, verabschiedet wird. Ein zweiter Antrag verlangte, alle Gewerbetreibenden sollen unter Strafe gestellt werden. Ihre Betriebe sollen geschlossen werden, wenn sie andere Zahlungsmittel als die deutsche Mark der Deutschen Notenbank entgegennehmen. Ein weiterer Dringlichkeitsantrag forderte, dass der Magistrat, wir verlangten in einem Antrage, dass ein Sonderausschuss der Stadtverordnetenversammlung eingesetzt wird. Immer wieder wurde durch den RIAS über den Rundfunk angesagt, die SED hat einen Aktionsausschuss eingesetzt, der den Magistrat abgelöst hat. Das ist eine Lüge. Wir haben erklärt, ein Sonderausschuss wird eingesetzt. Das sollte diese Versammlung beschließen. Er sollte bestehen aus 3 Magistratsmitgliedern, 9 Stadtverordneten und 9 Vertreter der werktätigen Berliner Bevölkerung. Oh.